Am 3. Februar gab der Sprecher des Zentralvorstandes des Roten Kreuzes, der DVRK, eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Genau vor 10 Monaten wurden die DVRK-Bürgerinnen durch das Bakun-Regime nach Südkorea entführt. Bei diesem beispiellosen extremen Humanitätsverbrechen handelt es sich um eine überraschende Terroroperation, die die Agenten des Nationalen Nachrichtendienstes, das Außenministerium und die weiteren Behörden Südkoreas nach der Anordnung der Hexe des Blauen Hauses durchführten. In Zusammenhang damit forderte die DVRK die südkoreanische Regierung dazu auf, sofort die entführten DVRK-Bürgerinnen bedingungslos und versehrt zurückzuschicken. Doch statt sich für ihr extremes Verbrechen aufrichtig zu entschuldigen und die DVRK-Bürgerinnen nach Hause zu schicken, begingen Park Geun-hye und das südkoreanische Regime ohne Zögern weitere unverzeihliche Sünden. Die Verlockung, Entführung und zwangsweise Arretierung der DVRK-Bürgerinnen durch das südkoreanische Regime sind unzulässige Verletzung der Würde und Souveränität der DVRK sowie ein böses Verbrechen gegen die Menschheit und Menschenrechte, das durch die Trennung von Eltern und Kindern absichtlich die getrennten Familien erzeugt. Wenn das südkoreanische Regime selbst das geringste Interesse für Humanität hat und von Menschenrechten reden will, soll es die unmenschliche Entführung der DVRK-Bürgerinnen durch seine Agenten und sein niederträchtiges und gemeines Umstimmungsmanöver offiziell gestehen, sich dafür entschuldigen und die Mädchen der DVRK, die es gefangen hält, unverzüglich zu ihren Eltern zurückschicken, die so sehnsüchtig auf ihre Töchter warten. Außerdem soll es nicht unter ungerechten Vorwänden die DVRK-Bürgerin Kim Ryun-hee gefangen halten, die im Jahr 2011 durch Betrug und Lüge des Nationalen Nachrichtendienstes nach Südkorea verschleppt wurde, sondern sie gemäß ihrer Forderung nach der Rückkehr in die Heimat sofort zurückschicken. Bis die Tatsachen über die Gruppenentführung durch das südkoreanische Regime vor aller Welt genau ans Licht kommen und die DVRK-Bürgerinnen repatriiert werden, wird die DVRK unaufhörlich einen hartnäckigen Kampf dafür führen. Wenn das südkoreanische Regime trotz der wiederholten Forderungen und Warnungen der DVRK, der Familien der Opfer der Entführung und des In- und Auslands, die entführten DVRK-Bürgerinnen nicht zurückschicken, soll es volle Verantwortung für alle Folgen davon tragen.